بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beginnt im Namen Allahs, des Gnaden von des Gnädigen, Allahs Segen und Heilige Barmherzigkeit und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, dessen Worte wir heute lesen, studieren und verinnerlichen wollen. Wir sind angekommen im ersten Band von Sunan Abi Dawud auf der Seite 393, Kapitel 131, Hadith Nummer 817. Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala sagt, das Lesen im Fajr-Gebet. Wir haben in den vorangegangenen Hadithen bereits einen Einblick erhalten in diejenigen Sunnah-Handlungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam betreffend der Suren, die er in den verschiedenen Gebeten zu lesen pflegte, oder die Längen oder die Menge an Ayat, die er in den verschiedenen Salawat, in den Fard-Salah pflegte zu lesen. Wir haben herausgefunden, dass er zusammengefasst manchmal aus Suren aus dem allgemein hat man den letzten Teil des Koran, den Mufassal-Teil, eingeteilt in drei Teile, in den kurzen Mufassal-Teil von Surat al-Duha bis zum Ende, in den mittleren Mufassal-Teil von An-Nazi'at bis Al-Layl, und in den langen Mufassal-Teil von Surat Qaf bis Surat An-Naba. Und dementsprechend hat der Prophet a.s.w. aus diesen Teilen des Edlen Koran Karim gelesen. Und nun hat der Imam rahimahullah ta'ala im 131. Kapitel erwähnt unter anderem, was überliefert ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf das Fajr-Gebet. Mit dem Fajr-Gebet meint man das Fard-Gebet am Morgen. Dieses Fard-Gebet wird Fajr genannt, weil es eben in der Fajr-Zeit verrichtet wird, neben der Morgendämmerung. Es wird aber auch, Salat al-Subh genannt, das Morgengebet. Ja. Und al-Ghadah wird es auch genannt. Und so haben auch manche andere Gebete verschiedene Namen, wie Isha, zum Beispiel wird auch Atama genannt. Ja. Und so weiter und so fort. Im 817. Hadith heißt es, Amr ibn Hurayth, radiallahu ta'ala anhu, sagte, als ob ich die Stimme des Propheten sallallahu alaihi wasallam hörte, wie er im Morgengebet فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس las. Auf Deutsch, nein, ich schwöre bei den sich Verbergenden, den Dahinziehenden und sich wieder Zeigenden. In diesem Hadith hat der Sahabi berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Surat At-Takwir in Surat al-Fajr gelesen hat. Und wenn wir das verinnerlichen, Surat At-Takwir ist die 81. Surah des Koran al-Karim und passt eigentlich genau in das Schema, was wir gesagt haben, nämlich es ist aus dem von der Länge her ist aus dem Mufassal-Teil. Aber Surat al-Takwir ist bekannterweise aus dem mittleren Mufassal-Teil. Wie können wir das also verstehen, wenn wir sagen, dass er normalerweise a.s.w. aus dem langen Mufassal-Teil zu lesen pflegte und in diesem Fall etwas anderes überliefert worden ist? Wir sagen, diese Angelegenheit, entweder sagen wir, Fall Nummer 1, oder erste Möglichkeit der Antwort ist, wir sagen, dass wenn etwas überliefert worden ist, was dem widerspricht, was er normalerweise gemacht hat, a.s.w., dann ist es ein Hinweis darauf, dass das, was er normalerweise gemacht hat, keine Pflicht ist, sondern dass das seine Gewohnheit war, aber er zeigt uns durch seine Handlung, dass auch das Lesen von kürzeren Suren legitim und erlaubt ist. Das wäre die erste Möglichkeit der Antwort darauf. Die zweite Möglichkeit der Antwort darauf wäre, dass der Sahabi radiallahu ta'ala anhu in diesem Fall, wenn der Prophet alayhi salatu wassalam, wenn es heißt, dass der Prophet sallallahu alayhi wasallam aus dem langen Mufassal normalerweise zu lesen pflegte, dann stellt sich die Frage, wie viele Ayat sind das normalerweise und wie vielen Seiten entspricht das in etwa? Wenn wir sagen, er pflegte 60 bis 70 Verse im Morgengebet zu lesen, wie es im Sahihain überliefert worden ist. Okay? Und 60 bis 70 Verse entspricht mindestens oder in etwa 3 Seiten aus dem edlen Koran al-Karim. 3 Seiten. Und wenn er jetzt sagt, er hat Surat al-Takwir gelesen, dann stimmt das überein, wenn wir sagen, dass er in der zweiten Raka'a zum Beispiel diese Sura gelesen hat. Weil diese Sura besteht aus ungefähr einer Seite. Ja? Aus einer Seite. Und wenn er in der ersten Raka'a dann dementsprechend 2 Seiten gelesen hat, dann passt es wunderbar. Das wäre eine Möglichkeit der Antwort. Die zweite Möglichkeit der Antwort wäre, indem wir schauen auf die Anzahl der Verse. Wenn es nämlich heißt, zwischen 60 und 70 Verse. Und Surat al-Takwir hat nach der kufischen Zählung 29 Verse. 29 Verse. Also hat er in der ersten Raka'a noch mehr gelesen, auf jeden Fall, als er in dieser Sura gelesen hat. Und dann stimmt es wieder überein. Das wäre ein Hinweis darauf, dass es weniger darum geht, aus welchem Teil man liest, sondern oder nicht nur darum geht, welchem Teil des Mufassal man liest, sondern es geht auch darum, wie viel man aus dem jeweiligen Abschnitt liest. Das heißt, wir haben also 2 Sunnah-Handlungen. Eine Sunnah-Handlung ist es, aus dem langen, mittleren oder Mufassal-Teil eine Sura zu wählen, oder 2. Und die zweite Sunnah-Handlung ist es dann auch, dass diese Anzahl an Versen eingehalten ist. Es gibt auch den Ansatz der Länge, ja, oder der Anzahl der Verse. Und das würde bedeuten, wenn wir im Morgengebet die 60 bis 70 Verse lesen aus einem anderen Teil des Edlen Koran al-Karim, aus Surat al-Baqarah, aus Surat al-Imran, aus Surat al-Nisa, aus irgendeinem Teil, der nicht zu dem Mufassal-Teil gehört, dann hätten wir auch eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam umgesetzt. Und das ist auch das Mindeste, was man machen sollte. Das Mindeste, was man machen sollte, ist, man sollte immer diese Sachen einhalten. Und das ist eine Sache der Gewohnheit. Eine Sache der Gewohnheit. Yani, der Prophet a.s. pflegte im Morgengebet des Freitags, heißt es, dass er 2 Suren gelesen hat. Ja, die eine Sura ist Surat As-Sajda. Und das Sajda geht 3 Seiten. Und Surat Al-Insan. Al-Insan geht ungefähr 2 Seiten. As-Sajda gehört nicht zum Mufassal-Teil. Okay, As-Sajda gehört eindeutig nicht zum Mufassal-Teil. Und trotzdem, trotzdem hat er sallallahu alaihi wasallam diese Sura gelesen. Ja, als im Surat al-Fajr. Warum? Weil wenn du die Verszahlen dann zusammenzählst, kommst du wieder zwischen 60 und 70. Ja. Über den Tafsir der Ayat, den lassen wir weg und das überlassen wir yani, in einem Tafsir-Unterricht, einem Tafsir. Was ist Al-Khunnas, Al-Jawar Al-Khunnas und die verschiedenen Ansichten darüber. Und wir begeben uns in den nächsten Abschnitt 132. Moment. طيب حديث كابيل 132 Wer im Gebet das Lesen der Eröffnenden des Buches unterlässt. In diesem Abschnitt weist Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala auf die Wichtigkeit der Fatiha im Salah sogar in jeder Rak'ah hin. Als würde er sagen, wer im Gebet das Lesen der Fatiha unterlässt, soll sich in Acht nehmen, denn die folgenden Hadithe weisen darauf hin, dass die Fatiha nicht nur das Wesentliche im Koran zusammenfasst, und das Ummul Kitab, was öfter bedeutet, die Mutter des Buches, kann man auch sagen, der Ursprung des Buches, die Grundlage des Buches. Ja. Die Fatiha ist nicht nur, wie gesagt, Teil des Koran, sondern sie macht das den wesentlichen Teil des Salah aus. Abu Sa'id, 818, Abu Sa'id, yani Al-Khudri, radhiyallahu anhu, sagte, es wurde uns angeordnet, die Fatiha zu lesen und noch etwas dazu. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, warum ist ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Weil er sagte, es wurde uns angeordnet. Und die meisten Usul-Gelehrten sind der Ansicht, dass wenn ein Sahabi sagt, es wurde uns angeordnet, dass dies gleichzusetzen ist mit einer Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Darauf aufbauen darf ich sagen, dass der Prophet das gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn uns angeordnet worden ist, die Fatiha zu lesen und noch etwas dazu, dann verstehen wir darunter grundsätzlich eine verpflichtende Anordnung. Und die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, verstehen das unterschiedlich, aber bezogen auf die Situation, in der man sich befindet. Ja, aber grundsätzlich gesehen sind wir alle angeordnet, die Fatiha im Salat zu lesen, ausnahmslos. In manchen Situationen sind die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht, aber grundsätzlich gesehen, wenn jemand dir das Gebet beibringt, wird er dir beibringen, dass er aus dem Koran lesen muss und davon die Fatiha lesen muss. Das heißt, über den ersten Teil sind wir uns einig. Aber der zweite Teil, وَمَا تَيَسَّرْ, und noch etwas dazu, diese Aussage ist mehrdeutig. Sie kann bedeuten, es wurde uns angeordnet, die Öffnung des Buches zu lesen, und dann kannst du noch dazu lesen, was du möchtest. وَمَا تَيَسَّرْ. Offensichtlich wurde aber auch das, was noch dazu kommt, angeordnet. Aber da es nicht definiert ist, ist es schwierig, das als Pflicht zu verstehen. Weil wenn es eine Pflicht ist, muss ich wissen, wie viel ich davon lesen muss. Ja? Und deswegen diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, man muss nach der Fatiha lesen, haben dann gesagt, okay, wir nehmen die kürzeste Sura des Koran. Das sind 3 Verse. Aber es ist nicht eindeutig. Es gibt Verse, die sind länger als diese 3. Dann haben sie gesagt, okay, dann nicht 3 Verse, entweder 3 Verse oder einen längeren Vers. Ja? Aber es ist nicht klar, weil die Anordnung ist auch nicht klar als eine Pflicht zu verstehen. Deswegen, diese Problematik weist darauf hin, dass dieser Zusatz nicht verpflichtend ist. Oder man sagt, egal was du darüber hinaus liest, und wenn es nur ein Buchstabe, wenn es nur ein Wort ist aus dem Koran, hast du deine Pflicht. Das würde eher passen zu dieser Anordnung. Aber wir werden noch sehen, dass andere Überlieferungen darauf hinweisen, dass das Urteil Wajib oder Fard für die Fatiha nicht dasselbe Urteil ist, wie für das, was nach der Fatiha gelesen wird. Weil wir haben ja mehrmals gesagt, dass wenn man die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam studiert, oder wenn man einen einen bestimmten Aspekt untersuchen will, guckt man sich nicht nur eine Überlieferung dazu an, sondern auch andere. Es spricht auch nichts dagegen, sprachlich gesehen, dass Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ihr müsst die Fatiha, lest die Fatiha, Klammer auf verpflichtend, und lest noch etwas dazu, Klammer auf freiwillig. Das spricht nichts dagegen, weder sprachlich noch logisch. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. Das heißt, wahrlich, Allah ordnet Gerechtigkeit an. Doch Gerechtigkeit heißt was? Gerechtigkeit heißt doch, dass jeder das bekommt, was ihm zusteht. Muss ich mehr machen, als jedem das geben, was ihm zusteht? Muss ich jemandem mehr geben, als ihm zusteht? Nein. Also, was ist dann mit der weiteren Anordnung? Er ordnet Gerechtigkeit an und Ihsan. Ihsan ist was? Dass man jemandem was Gutes tut. Er ordnet Gerechtigkeit und das Gute an. Das Gute ist also mehr als nur, dass man jedem das gewährt. Diese Anordnung Allahs Azza, die erste, ist verpflichtend. Und die zweite ist freiwillig. Beziehungsweise eine Aufforderung, dass man mehr macht. Tamam? Also ich wollte nur darauf hinweisen, dass wenn in einem Satz, das ist eine interessante Usul-Angelegenheit, wenn in einem Satz mehrere Sachen angeordnet werden oder mehrere Sachen verboten werden oder anderweitig ein Urteil gesprochen wird über eine Aufzählung von Dingen, dann heißt es nicht, dass jede aufgelistete Sache genau den gleichen Hukum erhält wie die andere auch. 819 Hadith Munkar, da heißt es, Abu Huraira habe gesagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu mir, geh hinaus und rufe in Medina aus, dass ein Gebet, in dem nicht Koran gelesen wird, selbst wenn es nur die Öffnung des Buches ist und noch etwas dazu, ungültig ist. Dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam inhaltlich stimmt natürlich überein mit dem vorigen Hadith, aber ist natürlich noch aussagekräftiger. Wenn er authentisch wäre, wäre er ein eindeutiger Beweis dafür, dass man die Fatiha in jedem Salah lesen muss. Und hinter dem Imam erst recht. Warum? Naja, weil die meisten Menschen, die er hier anspricht, sind ja keine Imame. Sondern die meisten Menschen, die er anspricht, werden wohl hinter den Propheten beten, hinter den Imam beten, den fünf Gebeten. Okay? Das heißt, solche Augen. Und genau dieser Aspekt, dass die meisten Menschen hier in Medina angesprochen werden, die Ma'mum sind, also angeführt werden im Salah, also hinter dem Imam stehen, das können wir auch für den Hadith vorher sagen und für den Hadith nachher auch ebenfalls sagen. Warum? Weil wenn der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, lest die Fatiha, dann sagt er das zu wem? Hat er nur die Imame der Ländereien gesammelt und Imame der Städte gesammelt, hat zu ihm gesagt, lest? Nein, er redet mit den Leuten, mit denen er zusammen ist. Er redet mit den Leuten, die hinter ihm beten. Er redet mit den Leuten, die gerade mit ihm zusammen sind. Was sollen sie denn anderes verstehen darunter, außer dass sie die Fatiha immer lesen sollen? Ja? Und deswegen ist das, nennt man diese Aussage eine Aam-Aussage. Eine Aam-Aussage ist eine umfassende Aussage. Warum umfassend? Das heißt, sie umfasst jeden angesprochenen Menschen. Und sie umfasst jede Situation. Alleine, hinter dem Imam, mit dem Imam, lautes Gebet, leises Gebet, Mann, Frau, jung, alt, ob du stehst im Gebet, ob du sitzt im Gebet oder liegst im Gebet, Tamam? Da konnte jemand kommen und sagen, er meinte nur diejenigen, die stehen im Gebet. Weil die meisten, die hinter ihm standen, sind stehen, die standen. Dann sagen wir, das ist wie heißt das, eine Aussage und umfasst alle Situationen. Warum nimmst du diese eine Situation raus? Warum sagst du nur, im leisen Gebet lese ich nicht, im lauten Gebet muss ich lesen? Warum? Wo ist diese Fallunterscheidung? Natürlich rede ich nur von dieser Überlieferung. Es gibt ja noch viele andere Überlieferungen in diesem Zusammenhang. Aber ich sage nur, was die Aussagekraft ist oder was die Beweisführung ist aus solchen Überlieferungen. Tayyib, 820. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat mir angeordnet, auszurufen, dass ein Gebet, in dem nicht die Eröffnung des Buches und noch etwas dazu gelesen wird, ungültig ist. Taban im Hadith vor, da fehlt es noch was dazu, das habe ich dazu gesagt, weil es im Arabischen da auch steht, ja, famazad, zwischen ist und ungültig ist, da, und noch etwas dazu muss da rein. Tayyib, in der nächsten Überlieferung, die ist sahih, da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira radiallahu anhu angeordnet, auszurufen unter den Leuten, hört, wer die Fatiha und noch was dazu nicht liest, das Gebet ist ungültig. Okay? Das ist also praktisch inhaltlich dasselbe wie im Hadith, den wir vorher gelesen haben. Und könnte jemand sagen, ja, das ist doch, so ein Hadith ist doch den anderen Ulama nicht entgangen, die gesagt haben, dass man hinter dem Imam nicht lesen braucht. Und das sind vielleicht sogar die Mehrheit der Ulama, die sagen, hinter dem Imam, wenn du nicht liest, dein Gebet ist gültig. Naja, wir sagen, oder wie kommen sie darauf? Darf man nicht die andere Seite gering schätzen oder dass sie das hier verpasst haben, auf gar keinen Fall. Sondern diese der Leser, gerade im Deutschen oder irgendeiner Übersetzung, ist immer Sklave desjenigen, der für ihn übersetzt hat. Okay? Weil im Deutschen, im Arabischen steht nicht wortwörtlich, das Gebet ist ungültig. Das steht nicht da. Und es steht La Salata, kein Gebet. Und jetzt könntest du sagen, ja, aber was soll denn sonst damit gemeint sein? Naja, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass es heißt, kein gültiges Gebet. Kein Gebet, das heißt kein, Klammer auf, gültiges, Klammer zu, Gebet. Aber könnte ja auch was anderes bedeuten, könnte auch bedeuten, kein vollkommenes Gebet. Also warum habe ich das Wort ungültig reingepackt oder gültig reingepackt? Wird auch Vollkommenheit reinpacken können. Und die Usul-Gelehrten sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass hiermit die Gültigkeit des Gebetes gemeint ist, steht da Nummer 1. Okay? Weil es wäre irreführend. Es wäre irreführend, wenn ich unter die Stadt gehe und sage, also ist in diesem Beispiel, auf dieses Beispiel bezogen, und ausrufen würde und sagen würde, kein Gebet für den, der die Fatiha nicht liest. Und dann meine ich damit kein vollkommenes Gebet. Okay? Das wäre irre, weil das ist nicht das, was du als erstes denkst. Das ist das, was man meint mit ja, auf jeden Fall, das heißt hier, was wird negiert, abgelehnt, negiert, verworfen, die Gültigkeit. Ja? Manchmal passt es in den Texten nicht, das so zu interpretieren, weil andere Hadithe dem widersprechen und so weiter. Ja? Dann sagt der Fiqh-Gelehrte in diesem Moment, okay, dann gehen wir zur zweiten Stufe. Dann sagen wir kein vollkommenes Gebet für denjenigen, der die Fatiha nicht gelesen hat. Das heißt, wenn die erste Sache nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, natürlich, welche Gründe sollen es sein, weil es andere Überlieferungen gibt, die was anderes sagen. Tamam? Die dritte Möglichkeit, die besteht, ist eine Möglichkeit, die hier auf keinen Fall gemeint ist, da sind wir uns alle einig, ist, dass hier gesagt wird, kein Gebet, das heißt, derjenige, der die Fatiha nicht liest, hat gar nicht gebetet. Er hat tatsächlich nicht gebetet. Das heißt, er hat sich nicht aufgestellt, er hat nicht Allahu Akbar gesagt, er hat nicht sich Allah zugewandt. Das stimmt ja nicht. Das heißt, sprachlich gesehen hat er gebetet. Nur es war kein gültiges Gebet. Es war kein Gebet, wodurch er sich seiner Pflicht entledigt. Es war kein Gebet, wonach er Belohnung zu erhoffen hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Okay. Das sind die Angelegenheiten. Und deswegen, wie es übersetzt worden ist, ist es richtig, wenn man von diesem Standpunkt ausgeht, den ich gerade eben erklärt habe. Aber es könnte sein, ich schlage einen anderen Buch, heißt kein vollkommenes Gebet für der. Es gibt auch Überlieferungen, denen der Prophet das gesagt hat, alayhi salatu wassalam. 821. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam sagte. Der Hadith ist ein bisschen längerer Hadith, deswegen nehmen wir ihn stückweise. Der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam hat Folgendes gesagt. Wer ein Gebet verrichtet, indem er nicht die Fatiha liest, indem er nicht die Mutter des Buches liest, so ist es unvollständig, unvollständig, unvollständig, nicht vollkommen. Der Überlieferer, der heißt As-Sa'ib, der Überlieferer über Abu Huraira, jetzt radiallahu anhu, sagte, ich sagte, O Abu Huraira, manchmal bete ich hinter einem Imam. Er will sagen, wie soll ich hinter ihm lesen? Der liest, ich lese es auch, was soll ich jetzt machen? Tamam. Da drückte er, Abu Huraira, da drückte er meinen Arm und sagte, Perser, lies sie selbst mit. Denn ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam sagen hören. Und jetzt kommt ein längerer Hadith. Es kommt ein heiliger Hadith, ein Hadith Qudsi. Ja. Und hier sehen wir, dass Abu Huraira radiallahu anhu zu den Sahaba gehörte, die der Meinung waren, dass man hinter Imam lesen muss, egal ob es leise war oder laut war, aber man liest hinter dem Imam trotzdem leise mit. Und aber, dass seine Ansicht ist keine Ansicht, die er dem Propheten zuschreibt, sallallahu alaihi wasallam, sondern er sagt seine Meinung und er beweist seine Meinung jetzt mit diesem folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah der Erhabene hat gesagt, ich habe das Salat zwischen mir und meinem Diener zweigeteilt. Die Hälfte ist für mich und die Hälfte ist für meinen Diener. Und mein Diener erhält, was er verlangt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, lest doch selbst, wenn der Diener sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dann sagt Allah azza wa jal, mein Diener hat mich gelobt. Und wenn der Diener sagt, Ar-Rahman Ar-Rahim, dem Gnadenvollen, dem Gnädigen, dann sagt Allah azza wa jal, mein Diener hat mich gerühmt. Wenn dann der Diener sagt, Maliki Yawmiddin, dem alleinigen Herrscher am Tag der Abrechnung, dann sagt Allah Azza wa Jal, mein Diener hat mich verherrlicht. Wenn der Diener sagt, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, dir allein dienen wir aus Liebe und dich allein flehen wir um Hilfe an, dann sagt Allah Azza wa Jal, so ist das Verhältnis zwischen mir und meinem Diener und mein Diener erhält, was er verlangt. Und wenn dann der Diener sagt, Ihdina الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben, nicht der Irregehenden. Dann sagt Allah Azza wa Jal, all dies ist für meinen Diener. Und mein Diener erhält, was er verlangt. Noch einmal zur Erinnerung, Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu zitierte diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Beweis dafür, dass man hinter dem Imam die Fatiha lesen muss. Und was ist der, das ist der Beweis? Aber wie ist die Beweisführung? Die Beweisführung ist, weil er sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala bzw. sein Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Entschuldigung, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ich habe das Salah zwischen mir und meinem Diener zweigeteilt. Und das gesamte Salah besteht normalerweise aus Allahu Akbar bis Assalamu alaikum. Dass Allah subhanahu wa ta'ala die Fatiha als das Salah bezeichnet, ist ähnlich wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Arafah als die Hajj bezeichnet hat. Warum? Weil das eben das Wichtigste ist an der ganzen Hajj. Genauso wie du, wenn du in Arafah nicht warst, ist deine Hajj kein Hajj, vergiss es. Ungültig. Genauso sagt er, ist auch dein Salah ungültig, wenn du die Fatiha nicht gelesen hast. Warum? Weil beim Salah geht es doch im Wesentlichen darum, deinen Herrn zu lobpreisen und ihn um den geraden Weg zu bitten, beziehungsweise mit ihm zu reden, subhanahu wa ta'ala. Und die Fatiha wegzulassen, würde diesem natürlich widersprechen. Wie entgegnen die anderen Ulama, die sagen, dass man die Fatiha nicht lesen braucht? Nein, sie sagen, sie sagen, die Fatiha ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Dua. Du lobpreist Allah, danach bittest du ihn um etwas und dann sagst du Amin. Und genauso wie im Dua, im Witr-Gebet zum Beispiel, wenn der Imam Dua macht oder auf dem Minbar Dua macht und die anderen nur Amin sagen und dann quasi mit Dua gemacht haben, genauso haben dann die Leute hinter dem Imam die Fatiha ebenfalls gelesen, wenn sie Amin sagen. Deswegen sagen sie, wir widersprechen dem nicht, sondern wir sagen Amin und dadurch haben wir auch die Fatiha mitgelesen. Tamam? Ja, das ist die Beweisführung aus diesem Hadith. Dieser Hadith ist auch einer der stärksten Beweise dafür, dass die Basmala nicht Teil der Fatiha ist. Weil er sagt, ich habe das Salat zwischen mir und meinem Diener zweigeteilt. Und dann sagt er, wenn der Diener sagt, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wenn die Fatiha die Basmala beinhalten würde, hätte sie sich auch erwähnt. Davon muss man ausgehen. Gibt es noch mehr Hadithe über die Thematik? Jawohl, also es gibt ganze Bücher. Der Imam Bukhari hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, Überlieferungen nur über dieses Thema. Imam al-Bayhaqi, rahimahullah, hat ein Buch geschrieben, über 400 Überlieferungen, nur über diese Thematik, aufgeteilt, in Marfu', Mawquf, Maqtu'. Ja. Aber uns interessieren erst natürlich die Marfu' Überlieferungen. Und schauen wir uns an, was es da noch gibt. Und zwar, hier sagt Ubada ibn Samit, radiallahu anhu, 822. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand die Eröffnung des Buches und noch etwas dazu liest, dann ist sein Gebet, wenn jemand nicht die Eröffnung des Buches und noch etwas dazu liest, dann ist sein Gebet ungültig. Man könnte auch übersetzen, wenn jemand nicht die Fatiha oder mehr liest, dann ist sein Gebet ungültig. Und dann wird es auch klarer, Fatiha oder mehr. Gemeint ist, die Fatiha liest, natürlich kannst du noch was hinzufügen, aber wichtigst ist die Fatiha. Wenn du das nicht machst, dann ist dein Gebet ungültig. Und auch hier ist es der gleiche Wortlaut, la salata, kein Gebet. Kein Gebet, das heißt kein gültiges Gebet. Sufyan, rahimahullah ta'ala, der Imam, sagte, wenn man alleine betet. Seht ihr? Das ist seine Interpretation. Weil diejenigen Gelehrten, die der Meinung sind, dass man hinter Imam nicht liest, sie brauchen ja irgendeine Erklärung für diese Überlieferung. Sie sagen, ja, das ist gemeint in Bezug auf die Situation, dass man alleine betet. Und natürlich füge ich jetzt von mir aus hinzu, oder als Imam betet. Aber gemeint ist, er will ausnehmen denjenigen, der hinter dem Imam betet. Dafür braucht man andere Beweise. Aber das ist jetzt hier nicht aufgelistet. Jetzt kommen wir zum Hadith 823. Dieser Hadith 823 ist der deutlichste Beweis, Wallahu a'lam, in dieser Thematik überhaupt. Von allen Überlieferungen, wenn du diesen Hadith hast, ist er eigentlich der stärkste Beweis, den es überhaupt in dieser Thematik gibt. Weil er der klarste ist in Bezug auf das, was wir wollen. Wir wollen wissen, nicht als Imam oder alleine Betender, sondern wir wollen hinter dem Imam wissen. Wir wollen wissen, ist das nur in einem lauten, leisen Gebet oder auch im lauten Gebet. Tamam? Und wir wollen, dass der Prophet uns darauf hinweist, sallallahu alaihi wasallam. Und das alles haben wir in diesem Hadith von Ubadah, radiallahu ta'ala anhu. Ubadah ibn Samit, radiallahu anhu, sagte, wir waren im Morgengebet, wir waren im Fajr-Gebet hinter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Da las der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und das Lesen fiel ihm schwer. Als er fertig war, sagte er, es sieht so aus, es scheint so, als ob ihr hinter eurem Imam lest. Wir sagten, ja, schnell, o Gesandter Allahs. Da sagte er, tut das nicht, außer mit der Eröffnenden des Buches. Denn wenn jemand die Eröffnende des Buches in einem Salah nicht liest, dann ist sein Gebet ungültig. Dieser Hadith von Ubadah ibn Samit, radiallahu ta'ala anhu, wie gesagt, ist in unserer Thematik der klarste und ausdruckreichste, aussagekräftigste überhaupt. Und diejenigen Gelehrten, die diesen Hadith verworfen haben und nicht danach gehandelt haben, haben keine andere Möglichkeit gefunden, außer zu sagen, dass dieser Hadith aufgehoben ist. Und das ist die letzte Möglichkeit, die man in diesem Fall hat, weil der Hadith ist authentisch, er ist eindeutig, okay. Was könnte diesen Hadith dann noch entkräften? Außer, dass etwas danach kommt, was diese Sache aufhebt. Und das gibt es richtigerweise nicht. Auch wenn das gesagt worden ist und behauptet worden ist und auch seine Beweise hat, aber richtigerweise gibt es keinen Hadith, der diesen Hadith von Ubadah ibn Samit radiallahu ta'ala anhu aufgehoben hat. Deswegen bleibt er ein eindeutiger Beweis dafür. Und der Hadith macht auch keinen Unterschied, ob man die Fatiha nur einmal im Salah lesen braucht oder in jeder einzelnen Rak'ah. Tamam? Dieser Unterschied, den macht er nicht, sondern dieser Hadith ist allgemein auch wieder arm für das Salat al-Fajr. Und Salat al-Fajr besteht aus zwei Rak'ah. Also ganz davon ausgehen, dass die Sahaba radiallahu anhu nicht in der ersten Rak'ah hinter Imam gelesen haben, sondern auch in der zweiten Rak'ah hinter Imam gelesen haben. Und sie haben auch gelesen im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben nicht nur sich die Fatiha in Gedanken gedacht, sondern sie haben sie gesprochen. Und sie haben sie sogar so laut gesprochen, dass sie den Imam dabei gestört haben. Und deswegen ist maximal, was man sagen kann, sag sie nicht so laut, dass du die anderen um dich herum störst. Warum? Weil er sagte, sallallahu alaihi wasallam, das heißt ja, thakulat alaihi al-qira'a. Das Lesen fiel ihm schwer. Thakulat, thakula, kommt von thakil. Thakil heißt schwer. Fiel ihm schwer, das Lesen. Ja. Und dann sagte er, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Es scheint so, als würdet ihr hinter eurem Imam lesen. Weil irgendwas, ich habe Geräusche gehört. Vielleicht, wenn ihr mal vorgebetet habt, habt ihr gemerkt, von hinten dran irgendwelche Geräusche sind. Das stört. Das stört sehr, weil der Imam manchmal denkt, dass vielleicht will man ihn auf irgendwas hinweisen, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Oder es gibt irgendeinen Grund, dass er vielleicht sogar hinschauen sollte, ob da irgendwas ist. Tamam. Aber hat sich nicht aus der Konzentration bringen lassen, alayhi salatu wassalam. Und sie haben gesagt, ja, wir lesen, aber schnell, hadhan. Offensichtlich wussten sie, sie müssen es lesen. Sie haben gelernt, sie müssen es lesen. Deswegen haben sie es auch umgesetzt. Und das zeigt auch, in diesem Hadith zeigt auch, ja, woher wussten sie, dass sie es lesen müssen? Ja, weil wenn jemand in der Stadt rumläuft und sagt, der Gesandte hat gesagt, ihr müsst die Fatiha lesen, was sollen sie denn sonst verstehen darunter, außer dass sie es lesen müssen? Immer. Aber wenn er es nicht machen würde, wenn es in irgendeinem Salah jemand sagen würde, ich lese es nicht, dann würde er dem Hadith widersprechen. Deswegen nennt man das ein Aam-Hadith, ein allgemeiner Hadith, der alle Situationen umfasst. Naja, und dann sagt er, macht das nicht. Das heißt, lest nicht hinter eurem Imam. Lest nicht hinter eurem Imam. Hier könnten wir, fiqh-technisch könnten wir sagen, das Verbot des Propheten, oder die Negation hier, könnte sich auf drei Sachen beziehen. Lest nicht hinter eurem Imam, außer die Fatha. Und lest nicht schnell. Und lest nicht so laut, dass ihr mich dabei stört. Richtig, könnte sich auf alle drei Sachen beziehen. Ich habe in der Erläuterung nicht jemanden gefunden, der über die Thematik so deutlich gesprochen hat. Tamam. Aber was die Geschwindigkeit angeht, so wissen wir, dass man den Koran Karim liest, um ihn zu verstehen. Also es geht beim Koran lesen nicht darum, dass man ihn gelesen hat, um ihn gelesen zu haben, sondern es geht darum, dass man ihn liest, um ihn zu verstehen. Der Koran ist gekommen, damit man ihn verinnerlicht. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala hat die Menschen kritisiert, die den Koran lesen oder hören, aber nicht darüber nachdenken. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Wollen sie denn nicht über den Koran nachdenken? Also können wir sagen, dass das Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam sich auch darauf bezieht, dass jemand einfach nur schnell liest, ohne aufzupassen, was er sagt. Zweitens, laut und leise. Es gibt andere Überlieferungen, die ebenfalls darauf hinweisen, dass man mit dem Lesen des Koran Karim niemand anderen stören darf, der den Koran ebenfalls liest. Angenommen, jemand ist in der Moschee und liest Koran Karim und ein anderer ebenfalls, auch in Situationen musst du aufpassen, niemanden dabei stören. Und das ist ja das Gleiche, ob das innerhalb des Salat passiert oder außerhalb des Salat passiert, ist ja grob wie gesprungen. Ja. Also kann sich sein Verbot auf diese drei Sachen alle beziehen. Er sagte, außer mit der Fatiha. Frage ist jetzt, außer mit der Fatiha, bezieht sich das jetzt auch wieder auf alle drei Sachen? Das heißt, lest nicht hinter Imam, außer mit der Fatiha. Lest nicht hinter dem Imam laut, sodass es stört, außer mit der Fatiha. Lest laut, sodass es stört. Wohl kaum, weil der Prophet hat ja sie dafür kritisiert. Er hat ja gesagt, lest ihr hinter dem Imam. Und anscheinend haben sie nicht nur die Fatiha gelesen, sondern mehr. Offensichtlich haben sie die Fatiha gelesen und noch mehr. Ja? Weil sie haben nicht gesagt, wir lesen nur die Fatiha. Sie haben gesagt, ja, wir lesen hinter dir, aber schnell. Tamam? Und, oder bedeutet es, lest nicht hinter dem Imam, außer mit der Fatiha. Und die dürft ihr schnell lesen. Kann sein. Kann sein. Und vielleicht gehört es zur Weisheit des Propheten, dass er die Sache offen gelassen hat. Weil die Geschwindigkeit ist eine relative Angelegenheit. Und zweitens, wenn man hinter dem Imam liest, muss man manchmal schnell lesen, wenn man seine Pflicht erfüllen will. Denn wenn du weißt, dass der Imam demnächst in den Ruku' geht und du willst diesen Teil des Salah erledigen vorher, du bist angeordnet, dem Imam einzuholen. Ja? Weil diese Sache ist ja auch eine Aufgabe, die du zu erledigen hast. Und wenn du die Fatiha nicht lesen kannst mit 100%iger Verinnerlichung, dann lieber mit 90%iger Verinnerlichung, aber dass du sie gelesen hast. Weil das Lesen an sich ist eine Ibadah und das Lesen an sich ist der Vorteil. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. 824. Nafi' ibn Mahmud ibn al-Rabi' al-Ansari sagte, Ubadah ibn Samit verspätete sich zum Morgengebet. Ubadah ibn Samit ist der gleiche, der uns gerade eben den Hadith erzählt hat. Ja? Ubadah ibn Samit radiallahu anhu verspätete sich zum Morgengebet. Da rief der Muadhin Abu Nuaym die Iqama aus und leitete das Gebet. Dann kamen Ubadah und ich und wir reihten uns hinter Abu Nuaym ein. Das ist jetzt interessant, weil Ubadah ist derjenige, der diesen Hadith über den Propheten überliefert hat, dass man hinter dem Imam im Fajr-Gebet lesen muss. Und jetzt passiert ihm das selbst. Er ist jetzt nicht Imam wie immer, sondern er ist jetzt mal Ma'mum. Und wenn die Sahaba uns überliefert hätten, beziehungsweise die Leute danach uns überliefert hätten, was der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, als er einmal hinter Abdurrahman ibn Auf das Fajr-Gebet verrichtet hat, dann wäre diese Thematik wahrscheinlich erledigt gewesen. Aber es kann auch sein, dass er, es kann sein, dass sie es überliefert haben, aber die danach haben es uns nicht weitergegeben. Auf jeden Fall, da rief der Muadhin Abu Nu'aym die Iqama aus und leitete das Gebet. Dann kamen Ubada und ich und wir reihten uns hinter Abu Nu'aym, dem Muadhin, der jetzt Imam ist, ein. Als er gerade laut las. Ubada las dann die Fatiha. Ubada las dann die Mutter des Buches. Als er fertig war, sagte ich zu Ubada, radiallahu anhu, ich habe gehört, wie du die Fatiha gelesen hast, während Abu Nu'aym laut las. Er sagte, jawohl, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, leitete einige Gebete, in denen er laut las. Bevor ich weiter lese, diesen Hadith, zunächst einmal haben wir die Handlung von Ubada, radiallahu ta'ala anhu, und dies ist eine Mawquf-Handlung, und sie entspricht dem, was er über den Propheten überliefert hat, sallallahu alaihi wasallam, als Marfu'. Das heißt, ohne die jetzige Überlieferung können wir schon sehen, dass Ubada das, was er überliefert hat, auch genauso verstanden hat, wie wir es jetzt verstanden haben. Dass nicht jemand kommt und sagt, ihr habt den Hadith falsch verstanden. Nein, wir sagen, wir haben ihn so verstanden, wie der Überlieferer ihn verstanden hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Überlieferer versteht, was er überliefert, ist größer als jemand, der nicht überliefert hat. Sehr wichtig. Tayyib. Zweitens, eine ganz wichtige geheime Sache in dieser Überlieferung. Wenn manche Ulama gesagt haben, dass der Hadith von Ubada, den wir vorhin gehört haben, mansuch ist, aufgehoben ist, dann ist das ein Beweis dafür, dass er nicht aufgehoben ist. Denn die Handlungen der Sahaba nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam weisen darauf hin, dass sie dir sagen, der Hadith ist nicht aufgehoben. Steht ihr? Also es ist nichts passiert nach diesem Ereignis, das besagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Anordnung geändert hätte. Okay? Deswegen also nicht nur, dass nach der ersten Behauptung die andere Seite im Zugzwang ist, im Beweiszwang ist, sondern jetzt noch mehr. Sie müssen also jetzt noch erst recht beweisen, dass hier wirklich hier eine Aufhebung stattgefunden hat. Wie dem auch sei. Dieser Überlieferer Nafir sagte, ich habe gehört, wie du, Ubada, die Fatiha gelesen hast, während Abu Nu'aym, der Imam, der Muadzin, der jetzt Imam war, laut las. Er sagte, jetzt gucken wir seine Begründung an, er sagte, jawohl, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam leitete einige Gebete, in denen er laut las. Dann kam er beim Lesen durcheinander. Als er fertig war, wandte er sein Gesicht zu uns und sagte, lest ihr, wenn ich laut lese? Einige von uns sagten, ja, das tun wir. Er sagte, nein, und ich fragte mich schon, wieso fällt mir das Lesen schwer? Wenn ich laut lese, dann lest nichts vom Koran laut, bis auf die Fatiha. Bis auf al-Quran, bis auf die Mutter des Buches. Also sehen wir hier, dass diese Überlieferung übereinstimmt mit der vorigen Überlieferung, hat den Mehrwert, auf den ich bereits vorhin schon hingedeutet habe, und weist nochmal auch darauf hin, dass die Sahaba das Störende, und das auch, normal, dass das Störende für den Imam in diesem Fall, alaihissalatu wassalam, war kaum, dass sie die Fatiha gelesen haben. Denn wenn du die Fatiha liest als Imam, das ist eine Sura, wie soll ich sagen, das ist das ist schon in dir drin. Da wirst du kein Konzentrationsproblem haben. Das sind keine Verse, die man leicht verwechselt mit einer anderen Sura, wo man etwas durcheinander bringen kann oder ähnliches. Und deswegen, der Prophet ﷺ fühlte sich nicht gestört dadurch, dass sie die Fatiha lesen, sondern dass sie weitere gelesen, mehr gelesen haben, als er auch gelesen hat, ﷺ. Und subhanallah, auch logisch gesehen, bei der Fatiha geht es darum, dass du mit Allah sprichst oder nicht. Du sagst, ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns den geraden Weg. Du sollst es selbst Allah bitten. Jeder bittet das Allah azza wa jalla. Aber das Lesen nach dem Koran al-Karim, Sinn und Zweck davon ist was? Ist, dass du zuhörst und verinnerlichst, was gesagt wird. Weil wenn der Prophet a.s.w. zum Beispiel die Geschichte von Ad und Thamud liest aus Surat Hud und liest es ihnen, den Leuten hinten dran vor, was für einen Sinn macht, dass es dann laut liest? Was für Sinn macht es, dass er liest und sie lesen was anderes? Der eine liest Surat al-Fil, Geschichte der Elefanten, und der andere liest vorne die Geschichte von Ad und Thamud. Warum beten wir dann zusammen? Tamam? Deswegen, liebe Geschwister, bezieht sich das Verbot zu das Lesen des Koran nur auf das, was nach der Fatiha gelesen wird. Allahu a'lam. 825. Nachher kommen noch die anderen Beweise, auch der anderen Gruppe, dass man sieht auch, inshallah, was da gesagt wird. Aber gucken wir erstmal 825 an. In dieser Überlieferung von Makhul heißt es in etwa dasselbe. Sie sagten, Makhul las dann im Maghrib, Isha und Subh in jeder Rak'a die Mutter des Buches leise. Makhul sagte, wenn der Imam, Makhul einer der Tabi'in, ja, wenn der Imam laut liest und nach der Eröffnung des Buches still ist, dann liest sie. Wenn er nicht still ist, dann liest sie vor ihm, mit ihm oder nach ihm, unterlasse sie auf keinen Fall. Diese Überlieferung, auch wenn sie da'if ist, beantwortet uns die Frage, wann soll ich hinter den Imam lesen? Wenn er leise liest, wie im Dhuhr und Asr, stört es ja nicht. Aber wenn er laut liest, wann soll ich sie lesen? Die Antwort lautet, genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht den Sahaba vorgeschrieben hat, wann sie die Fatiha zu lesen haben, vor ihm, mit ihm oder nach ihm, genauso haben wir nicht das Recht, den Menschen zu sagen, lest sie vor ihm, mit ihm oder nach ihm. Das Einzige, was wir sagen können, ist, wenn du es mit ihm liest, machst du auf keinen Fall was falsch. Auch die Sahaba haben mit ihm gelesen und er hat gesagt, sinngemäß, lest nicht zeitgleich mit mir, außer mit der Fatiha. Das dürft ihr. Nach dem Motto, das dürft ihr. Tamam? Und auch wenn er das jetzt gesagt hätte, hätten wir das Problem beim Dhuhr und Asr-Gebet. Ich weiß nicht, wann der Imam fertig ist mit dem Lesen. Ich weiß es nicht. Und auch wenn man laut liest, die Leute lesen unterschiedlich laut. Entschuldigung, unterschiedlich schnell. Und drittens, warum gehen wir immer davon aus, von der Situation, in der wir im Salah sind und den Imam lesen hören, beim Maghrib, Isha und beim Fajr? Was ist, wenn ich in einer Moschee bin, die groß ist und den Imam nicht hören kann? Tamam? Dann ist es gerade so wie beim Dhuhr und beim Asr. Ich lese, wann ich will. Also es ist nicht immer so im Salah, dass man immer eine Technik hat, mit der man jeden Winkel des Raumes ausleuchten kann. Da die ab 133, Kapitel 133, die jetzt kommt die Überlieferungen, die das Gegenteil besagen oder einen Mittelweg eingehen zwischen diesen zwei Ansichten, dass man lesen muss oder nicht lesen muss, belassen wir das für das nächste Mal, inshallah, tabaraka wa ta'ala, ohne die alten Überlieferungen vorher zu vergessen, gerade hinsichtlich ihrer Aussagekraft und ihrer Deutlichkeit. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa tabaraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.